Ja, ihr Lieben, neue Woche, neue Gespräche. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt heute Nacht über was auch immer, 0800 5678 111, das ist der kostenfreie heiße Draht heute Nacht zu mir. 0800 5678 111. Anja ist dran und Anja ist 24 Jahre alt. Hallo. Hallo, ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Dein Thema. Ja, meine Geschichte ist die einer Schwangerschaft oder einer Empfängnis ohne Sex. Es wird heilig jetzt. Was? Es wird jetzt heilig hier, oder was? Nee, gar nicht heilig. Ich denke, Empfängnis ohne Sex, das kennen wir doch schon. Ich würde es für unmoralisch halten, aber wenig heilig. Heißt du Maria? Nein, du heißt doch Anja wirklich, ne? Ja, ich heiße Anja und ich werde auch wahrscheinlich keinen Jesus gebären, habe nicht vor. Ja. Und das hat ja auch schon eine ordentliche Erklärung. Ich weiß nicht, wie Maria das mal angestellt hat, aber ja, es ist halt so, dass ich einen Mitbewohner habe und guten Freund. Mit dem bin ich irgendwann so darauf gekommen, ja, dass wir eigentlich beide ganz gerne ein Kind hätten, mit dem Kind auch zusammenleben würden. Aber ja, wir sind nun mal kein Paar. Und er ist wahrscheinlich schwul. Nein, das nicht. Er steht auf Frauen. Aber nicht auf dich. Aber nicht auf mich. Und du nicht auf ihn. Ich nicht auf ihn. Aber ihr mögt euch so gerne? Wir mögen uns gerne. Wir, denke ich, haben ein recht großes Vertrauen zueinander und halten uns für recht ideale Partner, um eben so ein Kind zusammen großzuziehen und mit ihm zu leben. Und wir wohnen halt auch schon lange in einer WG zusammen. Habt ihr denn beide Freunde oder Freundinnen? Also wir haben beide so, das fehlt mir immer das richtige Wort dafür, so lose Beziehungen, intime Affären, ich weiß nicht. Also du bist in keiner festen Partnerschaft und er auch nicht? Nein, und das ist eben auch genau das Ding, dass wir da eigentlich auch gar nicht so drauf stehen. Erzähl mal weiter, ist das jetzt einfach eine Idee oder ist da schon was passiert? Nee, es ist jetzt schon passiert, sonst würde ich es auch gar nicht öffentlich irgendwie erzählen. Also ich bin jetzt in der 8. Woche schwanger. Von ihm? Von ihm. Ohne Sex? Ohne Sex, ja. Wie geht das? Ja, und ich ahne schon. Aber ich habe ja, hab ja schon einiges gehört hier, aber erzähl mal. Ja, also er hat in seinem Zimmer seinen Part erledigt, also Sperma produziert in ein kleines Gefäßchen. Ist mit dem kleinen Gefäßchen dann durch das Zimmer gelaufen? Genau, hat mir das dann reingereicht quasi. In dein Zimmerchen? In mein Zimmer. Und ich habe das so auf so eine kleine 5 Milliliter Einwegspritze aufgezogen und mir reingespritzt. Womit war die Zeugung vollzogen? So schnell geht das? Nein, nicht ganz so schnell. Also wir haben 4 Anläufe gebraucht und wie cool. Waren auch teilweise ein bisschen skeptisch, ob es klappt oder auch so die Frauenärztin, die ich da um ein bisschen Mithilfe beim Herausfinden des Eisprungs gebeten hatte, die war ziemlich skeptisch und hat es eher für unwahrscheinlicher dann auch gehalten. Hat uns dann noch so ein paar Tipps gegeben, hat sich überlegt, wie das so funktionieren könnte. Also so, dass ich dann so ein Diaphragma noch benutzt habe für den umgekehrten Zweck. Also einfach, damit es nicht so schnell wieder rausläuft und so die Wahrscheinlichkeit einfach zu steigen. Die Samenflüssigkeit da reingespritzt und dann Diaphragma plopp drauf. Sozusagen, ja. Es ist schon sehr bizarr. Ne? Ja. Sehr bizarr. Als du dieses vollzogen hast in deinem Zimmer, hat er dabei zugeguckt? Nee. Einfach, ja, weil wir nicht so intim miteinander sind. Man braucht schon so ein bisschen Ruhe dafür. Wie lange hast du dafür gebraucht für die Prozedur? Nicht lange wahrscheinlich. Also ich habe es jetzt nur noch so gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so eine fixe Idee von mir war oder ob da wirklich was dran ist, dass ich eben vorher auch einen Orgasmus hatte, einfach damit das Scheidenmilieu einfach anders ist. Das habe ich mal irgendwo gelesen und ich dachte, schaden kann es nicht. Damit das Kleine auch in die richtige Atmosphäre gleich kommt. Ne? Ja, weil sich auch der pH-Wert dann ändert und so. Und ja. Also ihr habt beide in euren Zimmern jeder für sich Späßchen gehabt. Genau, ja. Dann ist er schnell rübergelaufen und das hat den Rest haben wir gehört. Also wie lange hast du dann insgesamt für alles gebraucht, bis dann du wieder aufstehen konntest? Also ich würde mal sagen 20 Minuten, 15. Ich hätte mir halt irgendwie auch Zeit gelassen. Ne? Na gut, und sagen wir mal eine halbe Stunde. Ja. Wie geht das dann weiter? Dann gehst du wieder aus deinem Zimmer raus und triffst dich mit deinem Kumpel, mit deinem Freund und sagst, es ist geschehen oder hoffentlich ist es jetzt passiert oder wie? Naja gut, also wir haben... Habt euch dann an den WG-Küchentisch gesetzt und Kakao getrunken oder was? Sozusagen, ja. Das ging halt immer weiter. Wir hatten das ja vorher auch niemandem erzählt oder fast niemandem. Also zumindest die WG-Mitbewohner wussten das nicht und dann war das manchmal auch gar nicht so einfach, das hinzukriegen, dass man die irgendwie weg sind oder das ich so mitkriegen. Ich weiß im Moment, ich bin noch im Moment so ein bisschen am Schlingern in mir drin, wie ich das finden soll, weil ich das, ich habe das noch nie gehört. Ja. Aber das heißt ja noch gar nichts. Ne? Also das ist noch kein Kriterium, dass man etwas nicht gut finden soll. Mhm. Andererseits ist das vielleicht gar nicht mal so eine schlaue Überlegung. Ihr seid richtig gute Freunde und bekanntlich halten richtig gute Freundschaften ja meistens viel länger als dieser ganze Beziehungsquark. Das denke ich halt auch. Also andererseits kann es natürlich passieren, dass du dich mal irgendwann hoffnungslos verliebst oder er auch. Und dann, was dann? Also ich glaube, ich kann mich ganz gut einschätzen und er sich auch. Und ja, aber du bist 24, weißt du, was mit 34 nein, ist? Nein, weiß ich natürlich nicht, nee. Kann immer irgendwas passieren, aber zumindest, denke ich, möchte ich immer in der WG leben, wo ich mich einfach sehr wohl fühle. Und sollte ich wirklich irgendwann jemanden kennenlernen, wo ich mich jetzt wahnsinnig verliebe, was ich jetzt im Moment nicht so ganz glaube, aber gut, soll es denn passieren? Dann muss dieser Mensch einfach mit der Tatsache leben, dass ich dann mit ihm ein Kind habe. Und genau so hat das für sich auch geklärt oder überlegt dein Freund. Ja. Dein Freund, sage ich jetzt mal, mit dem du das gemacht hast. Ist der auch in deinem Alter? Der ist älter, der ist 8 Jahre älter. 8 Jahre älter. Werdet ihr denn dem Kind das offen und ehrlich auch so direkt erzählen, sobald ich das... Ich meine, du kannst dem kleinen Kind das mit der Spritze ja nicht erzählen, ne? So schnell. Naja, irgendwann, wenn es danach fragen wird oder sowas nicht. Ich frage mich trotzdem, Anja, lass mich das auch formulieren. Wenn ihr beide so gute Kumpel seid, Kumpel ist wahrscheinlich zu niedrig ausgedrückt, zu wenig ausgedrückt, dann hättet ihr doch auch mal zusammen schlafen können. Also, jetzt mal ehrlich, kannst du es dir vorstellen, mit irgendeiner Freundin, die du so sehr nett findest, aber jetzt nun wirklich nicht attraktiv, weil du irgendwie auf dünne Frauen stehst und sie ist dick oder weil du auf, weiß ich nicht, du findest sie einfach nicht attraktiv oder sie hat Mundgeruch oder keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass dein Frau Mundgeruch hat. Nein, hat er nicht. Nein, aber also aus irgendeinem Grund findest du sie sexuell nicht anziehend. Jetzt stell dir vor, zu einem gewissen Termin. Ja, das ist natürlich, und so, jetzt, Schnitt, geht's los, komm ins Bett, Kiste und, ne? Und dann eben, zwei Tage später nochmal. Ich kann es mir insofern, ist das für mich schwer nachzuvollziehbar, weil ich, wenn ich wirklich ganz eng mit jemandem vertraut bin, ich auch immer so in diese erotische Ebene durchaus mit einfließen lassen kann, diese Ebene mit einfließen lassen kann. Ja. Ich kann auch jemanden attraktiv finden durch eine Freundschaft, obwohl ich den eigentlich, wenn ich nicht befreundet wäre, mit dem den gar nicht angucken würde. Ja, geht mir auch so. Habe ich auch schon erlebt und kenne ich auch. Nur, ich denke, bei uns... Also es funktioniert bei euch nicht. Dieses Kribbeln stellt sich einfach nicht ein und das ist, weiß ich nicht. Also wir kennen das jetzt so lange. Habt ihr das denn, wie lange kennt ihr euch? 3 Jahre wohnen wir jetzt zusammen. Das ist so lange ja auch noch nicht. Und, naja, aber ich denke, wenn man zusammen in der WG ist... Ja, stimmt, da lernt man sich gut kennen. Sehr, ja, sehr ja, gut ja, kennen. Ja. Also ich habe das Gefühl, dass ich ihn schon sehr lang kenne. Wie soll sie oder er denn heißen? Keine Ahnung. Noch keine Gedanken mehr. Also es ist halt jetzt auch noch nicht so lang. Also so, ist nur recht frisch. Ich bin jetzt in der 8. Woche. Das heißt, im Juni kommt das Kind. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Wie erklärt ihr denn das nur der Umwelt? Mama, Papa, Tanten, Onkel, Oma? Ja, denen haben wir das erzählt. Die schlagen da die Hände im Kopf zusammen wahrscheinlich. Also erstmal sind sie natürlich berührt, weil sie Großeltern werden zum ersten Mal. Ja, aber mit einer Spritze. Das ist ja auch nicht so schön. Ja, aber... Also das ist auch wie bei den Freunden, sie können es sich anders eben auch nicht vorstellen, weil sie uns kennen. Und sie wissen auch, also so meine Eltern wissen auch, dass ich ein bisschen, also durchgeknallt würde ich es eigentlich nicht nennen, aber dass ich nicht so ganz konventionelle Wege oft gehe. Was machst du denn vom Beruf, wenn ich fragen darf? Wir? Ich arbeite in einer Apotheke. Ach so. Und, ich dachte jetzt, ich mache Telefonsex oder so. Nein. Ganz solide in einer Apotheke. Das ganz ist ja dann, bürgerlich und bodenständig. Und er hat so 3 verschiedene Jobs. So. Also ich werde jetzt über diesen Fall nochmal so nachdenken. Ich tendiere dazu zu sagen, na warum nicht, wenn die sich darüber einig sind und wenn das Kind es gut hat. Und wenn ihr alle, wenn ihr beide euch einig seid und das eine gute Geschichte wird, warum nicht? Es ist ein unkonventioneller Weg und man muss ja nicht immer diese eingetretenen Pfade gehen von Pärchen die auch und oft genug schief gehen. Die auch oft genug sehr schief gehen, ganz genau, ja. Ja, ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück, Anja. Ja, danke schön. Euch dreien. Vielleicht hast du noch mal Lust auf eine zweite Spritze irgendwann. Das wird man sehen. Also erstmal jetzt diese. Erstmal die Sache jetzt ausstehen, ne? Ja. Im positiven Sinn aber. Alles Gute und Liebe. Ja, danke. Und grüß deinen Freund von mir. Ja, mache ich. Tschüss. Ciao. Tschüss. Was wir wieder alles erfahren hier, das ist ja wieder sensationell. Vera, stimmt das? Vera, 37 Jahre alt. Ja, richtig. Guten Morgen. Guten Morgen. Erstmal wollte ich sagen, dass ich deine Sendung super gut finde. Dankeschön. Ich auch im Moment sehr oft gucke. Könntest du dir das vorstellen, was gerade Anja erzählt hat? So nein. Nein. Nein. Ganz rigoros nein. Nein. Wie findest du es? Wie bewertest du das? Ich sag mal, das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich finde es gut, wenn es dann auch dem Kind später erklärt, warum, weshalb, warum. Aber sie klang ja doch sehr, sehr seriös und auch sehr sympathisch. Ne? Ja. Ja. Ja, nee, aber das muss jeder für sich entscheiden. Ich kann es nicht für mich entscheiden. Mhm. Vera, aber, jetzt zu dir, zu uns. Über was unterhalten wir uns? Darüber, dass ich vor 200 Wochen mein erstes Rezept gekriegt habe für den Rollstuhl. Und ich habe seit knapp 20 Jahren Multiple Sklerose. Mhm. Lauf in der letzten Zeit unheimlich schlecht. Und wie, gehst du an Krücken? Nee, das noch nicht. Das noch nicht. Aber mehr als 400 bis 500 Meter kann ich nicht mehr laufen. Mhm. Vor 200 Wochen ein Rezept für einen Rollstuhl. Ja, das klingt ja heftig, klingt das. Ja, und dann liegt das drin da und... Du hast den Rollstuhl noch nicht geholt. Nee, die kommen am Freitag. Die kommen am Freitag. Die messen mich aus, sag ich mal. Mhm. Wie breit und wie groß und so alles. Ne? Hast du das so lange wie irgend möglich vor dir hergeschoben? Ja. Mhm. Die ersten 10, 12 Jahre habe ich wenig gemerkt, dass ich Multiple Sklerose habe. Mhm. Und das ist ja, soweit ich informiert bin, eine Krankheit, die in Schüben verläuft. Richtig. Leidest du unter regelmäßigen Schüben oder wie kann Nein. man... Nein. Ich sag mal so, im Schnitt war es in den letzten 5-6 Jahren, wo es immer schlimmer wurde, so 2-3 Schübe im Jahr. Mhm. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich immer schlechter wurde zu Fuß. Mhm. Aber und wahrscheinlich wirkt sich das ja nicht nur, in Anführungszeichen, auf deine Beweglichkeit sich aus, sondern auch noch auf andere Dinge, auf Sehen oder... Zum Teil, aber das ist bei mir immer wieder zurückgegangen, toll, toll, toll. Also von daher, ich arbeite auch noch normal, also normal 5 Stunden. Mhm. Was machst du? Ich bin EDV. EDV, Bearbeiterin, Büro. Ja. Büro, ja, richtig. Mhm. Also das ist hauptsächlich, macht sich das bemerkbar, dass du sehr schlecht dich bewegen kannst, zunehmend schlechter dich bewegen kannst und gehen kannst. Ja, auch mit der Fahrmotorik, mit den Händen, das merke ich auch. Aber du sitzt ja nicht am Computer, ne? Ständig. Richtig. Das geht aber noch mit den 10 Fingern. Ja, ich werde demnächst dann auch mal eine größere Maus beantragen. Mhm. Im Büro, weil das mit der Maus, da komme ich dann zum Teil nicht klar. Mhm. Und dann schimpft man ja erstmal mit sich selber. Mhm. Man fühlt sich ja erstmal zu doof und zu blöd, so eine blöde Maus zu bedienen. Mhm. Aber man weiß ja andererseits auch, dass es nicht daran liegt. Mhm. Hast du dich bei mir gemeldet mit diesem Satz gerade? Ich habe vor 2,5 Wochen mein erstes Rezept für meinen Rollstuhl bekommen. Richtig, ja. Ich könnte mir auch denken, dass dir das so schwer zu schaffen macht, dass du vielleicht darüber nachdenkst, überhaupt dich da reinzusetzen, oder? Ich muss dazu sagen, meine Familie steht hinter mir, volle Kanne, und ich habe mir vor 2,5 Jahren schon ein Automatikauto angeschafft, auf Druck von meinem Vater, weil er sagt, es geht nicht mehr, das linke Bein will bei mir nicht immer. Und das ist mir schon sehr, sehr schwer gefallen, weil ich gesagt habe, Quatsch, ich könnte nach Hause fahren. Es sind solche Sachen, also wie Auto oder ist wie Rollstuhl, immer einen Schritt mehr hin zur bitteren Realität der Krankheit. Ja. Mhm. Ja, aber ich habe auch einen total süßen Freund und durch die Gespräche mit ihm bin ich erstmal so weit gekommen, dass ich meinen Neurologen gefragt habe, ich brauche ein Rezept, weil ich dann dieses Jahr nach 3-4 Jahren nicht dann endlich mal wieder zum Weihnachtsmarkt gehen kann. Und das, man muss auch das Positive davon sehen. Mhm. Ich habe gesagt, da möchte ich einen roten haben mit Ferrari-Aufkleber. Ach ja. Also du bist schon entschlossen, dann auch das Ding zu nutzen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Weil ich kann kaum was machen. 500 Meter, das ist nicht weit von der Wohnung. Und besteht denn eigentlich die Hoffnung oder die Chance bei der Krankheit, dass meinetwegen diese Schübe sich doch so sehr verlangsamen, dass der Gesamtzustand sich auch wieder verbessert, dass du vielleicht aus dem Rollstuhl irgendwann auch wieder rauskommst? Besteht die Hoffnung? Oder ist die ich bin realistisch genug, das erstmal nicht zu sehen, die Hoffnung. Aber ich sag mal so, das ist eine Krankheit mit 1000 Gesichtern. Nicht jeder muss das so haben wie ich. Und nicht jeder hat es auch so wie ich. Und von daher hoffe ich, dass die vielleicht mal irgendwann mal endlich rauskriegen, woher das ist. Die Krankheit kommt. Also man liest ja immer wieder mal so ein bisschen was, aber... Ja, aber das... Also ich denke mir immer so, Mensch, die können noch mehr forschen und so weiter. Und obwohl ich selber auch schon an Forschungsprojekten mitgemacht habe und die mir gar nicht bekommen sind. Und dann... Nun könnte ich mir auch vorstellen, dass du die ganze Wohnung völlig umbauen musst mit so einem Rollstuhl. Ja, ich bin aber gerade erst umgezogen vor 1,5 Jahren. Na gut, aber mit einem Rollstuhl sich zu bewegen ist ja nur was anderes als... Ich brauche den ja nicht ständig. Ich kann ja 400-500 Meter an. In der Wohnung kann ich mich noch frei bewegen. In der Wohnung, ja genau. Und von daher, ich brauche den ja nur am Anfang, wenn ich den dann, wenn ich spazieren gehen möchte, als Gehhilfe benutzen. Und wenn ich den nicht mehr kann, setze ich mich rein und dann hoffe ich, dass mein Partner mich schiebt, weil ich warte es einfach auch. Oder halte jemand anders mit, der mit mir weggehen möchte. Ist das richtig bei dieser Erkrankung MS, dass es auch sehr, sehr abhängig ist davon, in welchen Schüben sie verläuft, wie man selbst zu sich und zu dieser Krankheit steht? Ja, auf jeden Fall. Also dass ein positiv optimistischer Mensch viel besser damit zurande kommt, als jemand, der dann halt eher depressiv veranlagt ist. Bin ich eigentlich nicht. Also mag ich schon, Gott sei Dank. Ich sag mal so, ich habe die Zeit, knapp 20 Jahre habe ich gut genutzt. Am Anfang bin ich dann in eine größere Stadt gezogen und bin dann schon in die Disco gegangen und richtig so, wie jeder andere das auch macht. Obwohl ich die Angst hatte, dann kommst du vielleicht schneller in den Rollstuhl. Und du hast einen Freund, sagst du, der auch zu dir steht? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch super toll. Ja, klar, aber da wusste ich es von Anfang an. Das war einer der ersten Sachen, was ich dem erzählt habe. Und mit dem zusammen hast du das Ferrari Rot ausgesucht für den Rollstuhl. Das war meine Entscheidung. Das war deine Entscheidung. Ja. Ich meine, er ist Ferrari-Fan, das schon, aber das war dann meine Entscheidung, mein Galgenhumor, dass ich gesagt habe, knallrot und Ferrari-Aufkleber drauf. Also Vera, dann wünsche ich dir einen guten Start mit dem Rollstuhl, kann man ja so sagen. Ne? Jo. Lass dich nicht unterkriegen und viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Da kannst du ja nur wieder hin rollen jetzt. Ne? Das werde ich machen. Ja, alles Gute. Ich werde mich auch nochmal melden, wie es mir ist. Insgesamt ergangen ist. Ja, mach mal, gerne. Würde mich sehr freuen. Alles Gute. Alles klar, tschüss, Vera. Ciao. Danke, tschüss. Wenn ihr auch mit mir reden wollt, Telefonnummer 0800 5678 111. Und wer mit mir faxen will, also nicht mit mir faxen will, wer mir etwas faxen will, 0800 5678 110. Habt bitte Verständnis, dass wir nicht jedes Fax beantworten können. Oftmals formulieren die Leute ein bisschen sauer, ihr reagiert gar nicht auf das Fax, das schaffen wir wirklich nicht. Es sind so viele Faxe, die hier eintrudeln. Aber faxt, wenn ihr in irgendeiner Weise interessiert seid, vor allen Dingen, wenn ihr hier auch mitreden wollt, dann vergesst aber nicht, eure Telefonnummer auf das Fax zu schreiben, damit wir euch dann zurückrufen können. 0800, die Faxnummer 5678 110. Wie spreche ich ihn aus? Chan oder Chen? 19? Genau. Ja, wieder nur. Chan. Hallo. 19 Jahre alt. Genau. Was ist das für ein Name? Chan. Das ist ein türkischer Name. Du bist Türk oder türkischer? Ich bin Türke. Türkischen Ursprungs. Genau. Ja. Dein Thema, Chan. Und ich habe mit 18 Jahren meinen Eltern erzählt, dass ich schwul bin, beziehungsweise meine Mutter erzählt, weil sie sich jemals so eine normale, traditionelle Illusion aufgebaut hat, dass ich heiraten könnte. Mhm. Ich war dabei, fast mein Abi zu machen. Mhm. Und wie groß ist eure Familie? Meine Mutter hat sich scheiden lassen. Ich habe einen Stiefvater und ich habe dann noch 3 Halbgeschwister bekommen. Und wir sind also mit der Familie so alle eng miteinander. Also wir telefonieren, beziehungsweise meine Mutter telefoniert immer mit den Verwandten. Und Lebst du auch noch? Lebst du noch in der Familie zu Hause? Nein, ich bin mit 18 ausgezogen. So, erzähl mal weiter. Ich denke mir, das war sicher ein Hammer, ne? Als du das deiner Mutter erzählt hast. Ja, die hat das, ich habe erst mal angefangen zu weinen, wo ich das ihr erzählt habe, weil mir das irgendwie wehgetan hat, weil sie sich immer irgendwie so eine Illusion aufgebaut hat und ich wusste, dass es nie sein wird. Und meine Mutter ist noch relativ sehr jung, die ist unter 40 noch. Und sie hat wirklich eine Woche gebraucht, bis sie erstmal verstanden hat, was ich damit gemeint habe, dass sie auf meine Hat sie Hände nur geweint oder hat sie auch geschimpft mit dir? Oder? Nein, die hat mit mir nur geweint und ich habe ihr zu ihr immer gesagt, so wenn es dir nicht passt, dann ziehe ich aus. Und die sagte, nein, du bist mein Sohn, ich stehe zu dir. Alle Achtung. Hat sie es denn ihrem Mann, deinem Stiefvater nein, auch erzählt? Nein, ich wollte das nicht. Er weiß es bis heute nicht. Er weiß es bis heute nicht. Und die Geschwister, wissen die das? Nein. Es weiß nur die Mutti. Das weiß nur meine Mutter, ja. Und du bist dann aber doch ausgezogen. Hat das damit was zu tun? Ja, ich bin dann immer als Wochenenden immer auf Ross gegangen. Dann habe ich erstmal Köln entdeckt. Wie schön Köln ist. Wie schön schwul Köln ist. Ja, sozusagen. Aber überhaupt auch schön ist. Eben. Und ich habe damals ein Praktikum gemacht in Köln. 2 Wochen habe ich bei einem Fernsehsender gearbeitet und da bin ich immer ziemlich locker geworden und habe meine eigene Persönlichkeit entdeckt. Und dann hat meine Mutter das auch gemerkt, dass jedes Wochenende wegfahren, dann kamen immer so Sprüche, gehst du dir von Männern wieder besorgen und also richtig harte Sachen, die mir irgendwie verdammt wehgetan haben. Von der Mutter? Von meiner Mutter, ja. Jetzt bist du ausgezogen. Hast du eine eigene Wohnung? Ja, ich habe eine eigene Wohnung. Ja. Wie ist denn dein Verhältnis heute? Das ist ja so lange auch noch nicht her. So lange, wie lange ist es jetzt her? Zwei, das ist ja 7 Monate her. Ja, nicht mal ein Jahr. Ich bin ja auch von heute auf morgen ausgezogen, ich wusste davon nicht. Wie ist das Verhältnis heute zu deiner Mutter? Es wurde nach 2 Monaten besser. Mhm. Ich habe dann auch meinen Pass wiederbekommen, was meine Eltern vorher geklaut hatten, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, weil sie mich immer in die Türkei entführen wollten, dass ich da heiraten kann. Und wie, das deine Mutter auch mit unterstützt? Ja, das hat meine Mutter alles eingefädelt, weil die anderen wussten das ja alle nicht. Wie, das hat sie eingefädelt, nachdem sie schon gewusst hat, dass du schwul bist? Ja, weil sie das wusste, dass ich schwul bin. Mhm. Damit das keiner irgendwie erfährt, bevor ich es komplett auslebe. Aber das ist ja sehr schlimm, ne? Wie denkst du da über deine Mutter? Ich habe meine Mutter irgendwie gern und irgendwie verletze mich mit ihrer Art, sodass ich irgendwie total durcheinander bin. Mhm. Weil die Aussicht, also wenn der Reisepass geklaut wird, ist ja schon eine harte Sache, finde ich. Und wenn dahinter noch das Vorhaben steht, entführt zu werden, um verheiratet zu werden. Ja. Mein Gott. Ich hatte auch ein paar Leute, die mir hinterher gefolgt sind, wo ich hingehe, wo ich hinfahre. Daher wusste sie auch, dass ich in Köln in ein paar Diskotheken war. In bekannten Diskotheken, wo ich jetzt den Namen auch nicht unbedingt sagen möchte. Also sie hat Leute beauftragt, die dich verfolgen sollen? Ja. Mhm. Ich hätte dann gesehen, dass ich so in dem Kreis überall war. Wie hast du denn jetzt deinen Pass wiederbekommen? Ich bin dann ausgezogen von heute auf morgen. Ich habe sie dann nur vom Handy verlinkt. Ich habe dann Möbeln geholt und bin dann ausgezogen. Und dann bin ich die Nacht da in die Wohnung gegangen, in meinem alten Zimmer. Mhm. Und ich konnte eben halt nicht schlafen, weil ich immer wusste, es wird meine letzte Nacht. Und an dem Abend haben wir uns noch gestritten. Mhm. Weil eben halt meine Mutter mich wieder so angeschrien hat, das ist hier kein Hotel, du musst dich nach unseren Sittenorten, und weil ich schon so immer mit deutschen Leuten zu tun hatte, hat sie immer gesagt, deine deutschen Freunde werden dir auch nicht mehr helfen. Mhm. Aber dann hast du einen Pass bekommen? Nein. Nee. Mein Pass war mir denen auch egal. Ich bin dann morgens aufgestanden um 6 Uhr, habe dann meine Klamotten ins Auto gepackt, weil den Rest hatte ich schon in meiner neuen Wohnung stehen, bin einfach losgefahren, und dann, wo ich im Auto war, hat meine Mutter mich gesehen und die war dann einfach nur am Weinen und ich war dann irgendwie auch am Weinen, und dann habe ich sie vom Handy aus angerufen, habe dann gesagt, ich ziehe aus, und dann hat sie auch geweint, hat gesagt, komm zurück, und dann bin ich ausgezogen. Dann haben wir uns einen Monat überhaupt nicht gesehen, auch nicht gehört. Wie hast du denn deinen Pass gekriegt? Ja, dann, das verging 2-3 Monate und ich arbeite in der gleichen Stadt, wo meine Eltern wohnen. Dann hat sie mir den Pass zurückgegeben, weil ich den verlängern musste. Ich musste zum türkischen Konsulat und meinen Pass verlängern, wenn ich das nicht... So, du hast ihn in der Hand, auf jeden Fall, und diese Geschichte, es droht ja also keine Entführung im Moment. Also das nicht, aber meine Mutter, es ist jetzt die Zeit, wo sie jetzt irgendwie anfängt, das wieder zurückziehe. Sie möchte unbedingt, dass ich wieder zurück nach Hause komme. Das möchte sie gerne, aber das möchtest du nicht. Ich möchte das irgendwie nicht, aber das tut mir irgendwie wahnsinnig leid. Ahnen denn mittlerweile andere Leute aus der Familie auch was da für ein Drama abgeht? Ja. Oder? Ja? Das ist auch der Stiefvater ahnte das auch? Ich schätze mal, mit dem habe ich überhaupt nicht so einen Kontakt, wir reden nicht mehr miteinander. Ich habe auch, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, haben wir auch 3 Monate nicht miteinander gesprochen. Aber du bist wahrscheinlich relativ fest entschlossen, nicht wieder zurückzugehen. Ich muss ja auch den Schlüssel abgeben. Ich habe mittlerweile auch einen Wohnungsschlüssel von meinen Eltern wiederbekommen, dass ich dann auch immer ab und zu hingehen kann, auch wenn die nicht da sind. Mhm. Aber ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich dann auch nicht irgendwie wohl. Also du willst nicht zurückgehen? Also auf keinen Fall, nur das macht mir irgendwie trotzdem Gedanken. Wie denkst du denn, wie das jetzt weitergehen wird? Also das ist natürlich für die Mutter unter Umständen unverdaulich, diese Wahrheit, die du ihr gesagt hast. Wie wird das weitergehen? Ja, weil ich wünsche mal, die sagt eben halt, die geht auch zur Wahrsagerin, und ich wurde auch in der Moschee beziehungsweise von sehr vielen Hodjas, das sind die Priester in der Moschee, so ins Kreis gesetzt, musste jeden Morgen irgendwie, wenn ich aufgestanden bin, Wasser trinken, das wäre so ein Heilwasser, da würde ich dadurch gesund werden, was in meinen Augen ich überhaupt nicht krank bin. Nur für meine Mutter war das irgendwie so, und jedes Mal, wenn sie bei Wahrsagerin war, hat sie dann eben halt gesagt, das sind seine deutschen Freunde, die ihn dazu gebracht haben, auszuziehen. Das sind seine deutschen Freunde, die ihn gebracht haben, dass er eher so ein Schwul ist und was weiß ich was. Und das macht ihr immer Gedanken, weil meine Mutter sich mit der Thematik auch nicht befassen will. Es gibt zum Beispiel in Köln auch die türkische Gay Group, Türk Gay, wo ich mich auch damit danach auch kontaktiert habe, weil das auch türkische junge Männer sind, die immer halt ihre Erfahrungen austauschen. Das heißt ja jetzt, dass du dich darauf einrichten musst, die nächste Zeit in einer großen Spannung mit deiner Mutter oder mit der Familie zu leben, wenn du deinen Weg weitergehen willst. Ja, nur die lassen mich ja nicht so. alleine leben, wie ich es eben halt möchte. Also ich denke mir einfach, meine Mutter liebt mich, die liebt mich einfach zu sehr. Ich denke mir, ich wünsche mir einfach, dass meine Mutter es akzeptiert und sagt, okay, du wohnst alleine, ich arbeite, ich kriege keine Sozialhilfe oder was Gott weiß ich was, ich arbeite fast jeden Tag und bezahle meine Wohnung, ich habe alles in meiner Wohnung. Ja, Mutter, was willst du denn machen? Du bist ja, was willst du machen? Du willst deinen Weg weitergehen, du willst nicht wieder heterosexuell werden. Nein, das kann man einfach. Naja, nicht klar. Natürlich, ist völlig klar. So, und für deine Mutter ist das ein hartes Brot. Also bleibt dir gar nichts anderes übrig, als jahrelang vielleicht jetzt mit ihr und mit dieser alten Moral zu ringen. Ja, aber jetzt haben wir aber einen dicken Störer. Schon in der Leitung. Ne? Es bleibt dir gar nichts anderes übrig. Ich meine, da stehst du nicht alleine. Da gibt es auch bei Deutschen genügend, die in der ähnlichen Situation sind. Ja, nur ich merke eben halt, wenn ich dann auch nach einer Woche oder nach ein paar Tagen meine Mutter wieder sehe, dass es mir danach wochenlang wieder schlecht geht. Und kann ich verstehen. Momentan geht es mir irgendwie auch total schlecht. Ich gehe nur zur Arbeit, ich habe auch keine Lust, irgendwie rauszugehen. Aber es gibt keine Alternative zu diesem Verhalten schon. Es gibt keine Alternative. Das ist sehr herzzerreißend, wenn man dann sieht, dass vielleicht ein Elternteil oder die Eltern so leiden. Aber andersrum würdest du leiden, wenn du dich ihr anpassen würdest. Ja, die Wahl hatte ich ja schon mit 18. Wenn ich zu Hause gewohnt hätte, würde ich mit der Kunst meiner Eltern leben. Einfach ein ganz normal richtiger Türke im Fahrrad. Also ich kann dich nur bestätigen oder ermuntern, das so weiterzumachen. Aber letztendlich immer wieder den Kontakt zu deiner Mutter zu halten. Und vielleicht es gibt ein deutsches Sprichwort, das heißt steter Tropfen hüllt den Stein. Dass du immer und immer wieder versuchst, du versuchst es ja noch gar nicht lange, es gibt Leute, die versuchen es 10 Jahre und haben es vielleicht dann so eben geschafft, ihr einfach klar zu machen, dass es um dein Glück geht. Und ich bin sicher, dass deine Mutter gerne möchte, dass du glücklich bist. Ja, aber die versteht das einfach nicht. Das ja, ich einfach, weiß. Ja, das ja. ist einfach ja, eine Schande ja. und ja, ja, ich klar. bin der schwarze Schaf du in der musst Familie. Ganz vorsichtig und im, ja, ich weiß, ist mir völlig und klar. Und die Leute fragen den eben halt immer, ja, der war doch so okay, der hat dir in den Haushalt geholfen, warum ist er gegangen, was ist passiert? Ich habe auch eine kleine Familienart, wo die Leute denken, der könnte doch schwul sein und wenn sie mich mit einem Mann oder mit einem Jungen in der Stadt sehen, dann. Also lange Rede, kurzer Sinn, Chang. Es gibt keine Alternative. Du gehst deinen Weg. Du solltest den Kontakt zu deiner Mutter sehr intensiv erhalten und aufrechterhalten, in der Hoffnung, dass die Liebe wirklich siegt und überhand nimmt und sie zu dir steht irgendwann. Ich meine, sie hat ja schon relativ gut reagiert am Anfang. Es gibt ja viel schlimmere Geschichten. Ja. So, mein Lieber, jetzt haben wir 10 Minuten gesprochen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Ja, danke. Von ganzem Herzen, dass du deinen Weg gehst und dass deine Mutter irgendwann vielleicht auch ihren Frieden mit dir schließt. Das ist ja zu wünschen, dass ihr glücklich werdet, auch ihr beide, Mutter und Sohn. Das wäre schön. Ja, das wäre wunderschön. Alles Gute. Okay, danke. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. Tschüss. Konrad, was für ein schöner alter Name, 29 Jahre. Ja, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Dein Thema. Ja, mein Thema. Ich habe einen Sohn, meinen Sohn Julian. Aber Konrad, geh mal bitte noch ein bisschen näher ans Telefon. Ach so, ja. Ich habe einen Sohn, der Julian, der ist jetzt knapp ein Jahr alt. Und der ist geistig behindert. Der hat das Krivo-Rat-Syndrom, etwas Seltenes. Übersetzt heißt das Katzenschrei-Syndrom. Und das bewirkt sich halt aus, dass die, eine geistige Behinderung haben. Und wie merkt man das mit einem Jahr schon? Wie habt ihr das bemerkt? Das haben die, direkt nach der Geburt. Ist er ins Kindergartenhaus sofort überwiesen worden, weil er eine Esophagusatresie hatte. Die Speiseröhre war mit der Lunge verwachsen. Achso, es war äußerlich auch was zu sehen. Äußerlich ist ja gar nichts zu sehen. Nur na gut, bei der Untersuchung halt innerlich. Ach so, also es war ein organischer Vorfall auch. Genau, sie wollten ihn absaugen, und weil sie dachten, sie hätte Wasser verschluckt und der Fruchtwasser noch, aber dann haben sie gemerkt, das stimmt was nicht. Und dann kam er sofort ins Krankenhaus. Dann haben sie es operiert und da er war sehr schwer aufzupäppeln, wollte auch nicht von der Flasche trinken, hat alles sehr lange gedauert. Und der Chef hat es in der Kinderklinik dann, er hat nur gesagt, er hat mal sowas Ähnliches gehört wie ein Katzenschrei, aber er wusste es genau nicht mehr genau, was das war. Auffällig ist halt nur, dass er eine sehr helle Stimme hat. Also, dass das Kind einen Schrei von sich gegeben hat, was ähnlich klingt wie ein Katzenschrei? Würde ich nicht direkt sagen, das ist ein bisschen übertrieben, aber halt schon so eine helle, schrille Stimme. Und da kam man der Sache so auf die Spur. Genau, dann kam man der Sache auf die Spur, weil er nicht aus dem Quark kam. Er war zwar topfit nach der Operation, in Anführungsstrichen, nur er war schwer aufzupeppen. So, jetzt hat man das diagnostiziert. Genau. Ist das eine Krankheit, mit der man sehr alt werden kann, oder wie ist die Lebenserwartung? Nein. viele sterben schon als Babys, einige werden ein bisschen älter und so Kindesalter, aber ich glaube Höchstalter, mit Kühnen auch kommen Unterlagen darüber, Höchstalter ist so circa 30, maximal 40 Jahre. Also, wie geht es jetzt deinem Sohn zur Zeit? Ja, jetzt, das ist das Problem jetzt zur Zeit. Er hat sich eigentlich hervorragend gemacht. Er hat auch, das sagt auch die Krankengymnastik und alle, dass er sich prächtig entwickelt. Er fängt an zu lachen, er nimmt also wahr, was in der Umgebung ist. Er fängt an zu fremdeln. Das ist auch ein gutes Zeichen, dass er also schon merkt, wer ihm gegenübersteht. Nur jetzt haben wir das Problem, er hat manchmal solche Phasen, da fängt er an zu schreien, holt Luft und bleibt dabei und atmet nicht wieder aus. Dass wir also schon mit Panik davor stehen und auch rütteln und schütteln und wissen kaum noch, was wir tun sollen. Und wirklich Hat er sich denn motorisch ganz normal entwickelt? Nein, also ist alles natürlich viel, viel langsamer. Also ich habe einen Vergleichswert, mein Bruder hat eine Woche vorher seinen Sohn bekommen und der ist schon viel weiter, der krabbelt und fängt an zu brabbeln und alles. Er müsste ihn rütteln und schütteln und dann atmet er wieder. Ja, also letztes Mal habe ich ihm also regelrecht, natürlich, es klingt natürlich jetzt hart, aber von der Situation her rüttelt, geschüttelt und wirklich also auf den Rücken gekloppt und dann bis er irgendwann wieder macht. Hast du da nicht, habt ihr nicht permanent Angst, dass das Kind stirbt? Richtig, die Angst hatten wir auf jeden Fall, das hat er jetzt 2-3 Mal gemacht. Ich denke, ein Stück weit habe ich gedacht, ist es normal, das hört man ja öfter von Kindern, zwar nicht von Babys, aber na gut, und das eigentliche Problem ist, jetzt sind wir heute beim Arzt gewesen, beziehungsweise meine Freundin Steffi, und da hat der Arzt, die Ärztin gesagt, dass es dafür nur 2 Möglichkeiten gibt. Sie hat einen Ultraschall gehabt und darin hat sie gesehen, dass sich Liquorflüssigkeit, also die Gehirnflüssigkeit, gesammelt hat. Und das, da gibt es nur 2 Möglichkeiten für, dass es entweder epileptische Anfälle sind, was auch bei diesem Cri-du-Rat-Syndrom angeblich häufiger vorkommt. Aber danach hat es gar nicht mal so ausgesehen, sondern mehr nach einem, ja, ich finde den Namen etwas komisch, weil er an was erinnert, aber an so einem Danny-Walker-Syndrom. Was heißt das nun wieder? Das wäre dann, wenn ich es richtig verstanden habe, dass das Kleinhirn Richtung Rückenmark, Richtung Lendenwirbelsäule rutscht und dadurch der Liquorabfluss gestört wird. Der Flüssigkeitsabfluss. Was kann man machen jetzt da? Da gibt es so gut wie keine Möglichkeit, dass einfach was da ist. Das führt dann zu so einem Hydrocephalus, zu so einem Wasserkopf, so einem großen Wasserkopf. Und das Einzige, was man da machen kann, wäre so eine Liquordrainage. Also das versucht das mal alles ein bisschen deutsch auszudrücken, Konrad. Wir sind natürlich nicht so in diesen Medizinbegriffen. Da brauche ich nicht jedes Mal zu fragen, was heißt das. Ja, Entschuldigung. Also eine Drainage heißt ein Abfluss. Abfluss aus des Gehirnwassers. Ne? Genau, ein Abfluss des Gehirnwassers, dass sich das nicht ganz so staut. Nur unsere Problematik ist, wenn es das ist, letztendlich das Kleinhirn wird auf jeden Fall weiterrutschen. Und dann hat sie uns gesagt, dann ist es eine Frage der Zeit, wie lange er noch lebt. Und das haben wir heute erfahren. Also es kann die nächsten Tage, nicht unbedingt Tage, Wochen, man weiß es nicht, oder die nächsten 2-3 Monate irgendwann spätestens passieren, dass er dann auf jeden Fall stirbt. Und sie hat uns vorgeschlagen, es gibt hier in der Gegend eine sehr gute Klinik, das ist die Klinik in Bethel, dass wir dahin gehen zum Untersuchen, das wäre die eine Möglichkeit. Nur unser Problem ist, zum Untersuchen mit dem Ziel, dass man doch irgendetwas Besonderes doch noch machen kann mit ihm? Mehr zur Diagnostik, ob es jetzt epileptische Anfälle sind oder was es ist. Nur unser Problem ist, diesen Hydrocephalus, wenn es dieses Dandy-Walker-Syndrom ist, da muss auf jeden Fall was gemacht werden. So eine OP kann er sowieso nicht überstehen, weil er dann noch relativ klein ist. Wir waren schon mal mit einem Leistenbruch los und da haben sie, weil bei ihm hat er auch schon gehabt, und da haben sie nur gesagt, den wollen sie so nicht operieren, der ist zu klein und zu schwach. Also ist die Situation relativ ausweglos im Moment? Es klingt ja nicht sehr... Ja, unsere Problematik ist die, dass ich jetzt davor stehe. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir behalten ihn hier und machen es ihm so schön wie möglich für die letzten Monate. Dann habe ich Angst einfach davor, mir später sagen zu müssen, mein Gott, vielleicht hättest du was tun können. Ja, ich meine, die Diagnose dieser einen Ärztin in Ehren, aber ich würde mich da durchaus aber noch mit einem anderen Fachmann zusammensetzen. Und wenn diese Ärztin selbst gesagt hat, dass es in Bethel eine sehr, sehr gute Klinik gibt, eine professionelle Klinik für so etwas, dann geht doch auf jeden Fall nochmal dahin und lass den Jungen untersuchen. Richtig, das sagte sie ja auch. Also von der Sache her sagt sie, wäre es sogar mehr oder weniger ihre Pflicht, also müsste sie uns nicht überweisen. Und sie hat es uns erstmal fallen gelassen, darüber zu sprechen, also meine Freundin und ich, weil die Problematik ist, wenn er da ist, und das ist das, dann können sie letztendlich auch nichts machen, nur sie sind verpflichtet zu handeln. Und ich möchte meinem Sohn nicht die letzten paar Monate, wenn es das wirklich ist. Ja gut, sie sind verpflichtet zu handeln. Ihr könnt ja immer noch bestimmen, was gemacht wird. Ja, ich denke schon, aber diese ganzen Untersuchungen. Also ich finde, auf jeden Fall sollte man diagnostisch alles abklopfen, was irgend möglich ist. Vielleicht stoßen die Ärzte ja in Bethel auf noch eine ganz andere Möglichkeit oder haben eine andere Idee. Also jetzt sich zurückzuziehen und gar nichts zu machen, finde ich nicht richtig. Nein, um Gottes Willen, das ist es ja. Nur unsere Problematik ist allein diese Diagnostik. Mhm. Die ist so anstrengend, und da werden die den Kleinen so auseinandernehmen, das hat die Ärztin auch gesagt. Und da liegt halt das Problem. Mhm. Aber sie hat es letztendlich ja empfohlen, ne? Sie hat uns eigentlich gesagt, wir müssen wissen, ob wir uns das zumuten wollen. Mhm. Nur ist das natürlich, ich darf das eigentlich gar nicht jetzt so leichtfertig raten, weil ich natürlich nicht weiß, welche enormen Belastungen mit so einer Untersuchung verbunden sind. Ich habe das jetzt mal nur so spontan gesagt, dass ich dachte, man muss alles Mögliche versuchen, um die richtige Diagnose halt auch rauszukriegen. Sehr schwierig für mich zu beurteilen. Sehr, sehr, sehr schwierig, Konrad. Ja, das ist halt, wie gesagt, mein Konflikt. So, ne? Will ich, dass mein Sohn die letzten Monate, wenn nichts zu machen ist, dass er dann da wirklich nur noch... Ja, du sagst ja, wenn nichts zu machen ist. Vielleicht ist ja doch mal was zu machen. Ich finde eigentlich so als Allgemeinplatz, dass man immer alles ausprobieren und alle Hoffnungen ausschöpfen sollte, die irgendwo sichtbar sind. Ja. Wie gesagt, ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin ja eigentlich auch so diese Einstellung. Ich will auf keinen Fall aufgeben. Ja, aber du bist natürlich viel, viel involvierter in die ganze Krankheitsgeschichte. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich möchte also in dem Fall wirklich nichts Falsches sagen. Das ist zu komplex und die Verantwortung ist zu groß. Bitte unterhalte dich doch jetzt nach unserem Gespräch noch etwas eingehender mit meinem Psychologen, mit dem Peter Ovsianowski. Das wäre mir sehr wohl, und ihr könnt dann vielleicht alles in Ruhe abwägen. Er kennt sich auch sehr gut aus mit Kindern, mit Kinderkrankheiten, mit Behinderungen bei Kindern. Das wäre mir sehr recht. Wollen wir so verbleiben? Ja, oder dürfte Steffi noch kurz mit dir reden? Ich glaube, lass uns das mal mit dem Psychologen lieber machen. Ja? Ist besser, ja. Leg mal auf und wir rufen euch gleich nochmal zurück. Na gut. Alles Gute. Die richtige Entscheidung. Tschüss. Tschüss, Konrad. Tschüss. So, jetzt haben wir 1.37 Uhr und 47 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Haben wir schon. Tiefe Nacht, 1.39 Uhr. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Live-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht könnt ihr euch bei mir ganz einfach melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Über welches Thema auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111. Faxnummer 0800 5678 110. Es geht weiter mit Alexander. Der Alexander ist 22 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Alexander. Na? Okay, ja. Mein Thema ist Ostdeutschland, die neuen Bundesländer. Ostdeutschland, warum ist das denn dein Thema? Kommst du von da? Ja, ich bin seit 3 Monaten Ossi ungefähr. Wo wohnst du denn? Ich komme aus Leipzig. Wie, du kommst aus Leipzig oder lebst jetzt in Leipzig? Jetzt, süßlich, bezeichne ich schon als Leipziger. Sehr gut, sehr gut. Du kommst eigentlich woher? Ich komme ursprünglich aus Wuppertal. Aus Wuppertal? Das ist ja mehr deine Ecke. Das ist ja hier gleich um die Ecke, aus dem Bergischen. Bergischen. Genau. Und jetzt in Leipzig, in der Metropole, aus Wuppertal in die Metropole Leipzig. Genau. Und? Von einer Provinz in die nächste. Naja, also Leipzig ist schon eine Kategorie mehr, ne, als Wuppertal. Ja, doch, also, ja, und ich wollte eigentlich mal... Halt, ich muss dich fragen, warum du nach Leipzig gegangen bist. Ein Student? Im Studium. Ah, was studierst du? Ich studiere jetzt Politik und Kulturwissenschaften. Aha. Und mit dem Studiengang war es halt so, Kulturwissenschaften, der war recht schwer zu kriegen in Deutschland, der wird nicht allzu oft angeboten. Mhm. Und da bin ich halt auf Leipzig gekommen. Mhm. Also ehrlich gesagt war es auch so eher meine zweite Wahl, aber ja. Mhm. Und ich wollte das jetzt eigentlich nur mal so zum Anlass nehmen, weil halt auch 10 Jahre Wiedervereinigung, mhm, das ist jetzt auch brandaktuell im Moment. Alle Fernsehsender berichten darüber. Genau. Man kann es fast gar nicht mehr sehen, überall die gleichen Bilder. Ja, ja, genau. Aber es ist ja auch richtig, dass man das feiert, das ist ja ein großes Ereignis. Absolut, ja, absolut. Also ich bin auch froh, dass es irgendwie nach 10 Jahren nicht so ganz in Vergessenheit geraten, mhm, ist. Mhm. Naja, und ich wollte es halt eigentlich nur mal so zum Anlass nehmen und eine Lanze für die, ja, in Anführungsstrichen, Ossis brechen. Weißt du, Alexander, ich möchte gar nicht mehr diese Begriffe hören eigentlich. Dieses, ja, Ossi und Wessi finde ich blöd. Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Das zerteilt uns so sehr. Wenn, dann kann man nur sagen, ich lebe in Ostdeutschland oder ich lebe halt in Köln oder ich lebe in Leipzig. Ja. Ne? Ja, es ist halt so, keine Ahnung. Ich meine, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Als, mhm, ich gehört habe oder als ich mich entschlossen habe, nach Leipzig zu gehen, hatte ich halt auch so, wahrscheinlich wie jeder, der noch nicht so viel Kontakt damit gehabt hat, habe ich halt auch dieses Klischee im Kopf gehabt von wegen, oh, Plattenbauten und, mhm, ja, auch Rechtsradikalismus und halt alles, mhm, was dann so von den Medien oder von der, mhm, Boulevardpresse oder was, mhm, auch immer halt so ein bisschen hochgepusht wird. Aber ich kann eigentlich jedem nur sagen, es ist überhaupt nicht so. Es ist eine wunderschöne Stadt. Mhm. Die Leute sind sehr, sehr freundlich. Mhm. Ja, okay, über die Sprache brauche ich dir wahrscheinlich nichts zu erzählen. Ja, gut, da kann ja keiner was für. Da kann ja keiner was für, ja, um Gottes Willen. Nee, nee. Also das war schon ein Faktor, wo man sich irgendwie dran gewöhnen musste. Ja. Aber so, ansonsten gefällt es mir halt sehr gut. Die Leute sind, wie gesagt, super nett. Ich bin, mhm, hier alleine hingezogen. Mhm. Und die haben es einem hier halt sehr leicht gemacht, sich hier auch wohlzufühlen, mhm, und sind halt auch, ich habe einen sehr netten Vermieter, der hat sich dann halt auch sehr besorgt gezeigt, so, mhm, ja, wenn sie mal irgendwas brauchen oder wenn sie mal eine Stadtführung wollen oder was, dann kommen sie vorbei. Und es hat ja wirklich ganz fabelhaft bei dir geklappt, dass du nach so kurzer Zeit schon sagst, ja, ich komme aus Leipzig und nicht, ja, aus Wuppertal. Ne? Das ist natürlich wunderbar. Also ich, ja, muss sagen, ich bin im Sommer, bin ich kreuz und quer auch durch Ostdeutschland gefahren, ja, und ich bin überhaupt sehr viel in Berlin, und Berlin merkt man das ja noch mehr. Ja. Ost und West. Ich finde es fantastisch. Ich finde auch fantastisch, was da passiert ist in, ja, den letzten 10 Jahren. Ich habe das nun die 10 Jahre verfolgt, dass die Sicherheit, es muss noch viel gemacht werden, mit Sicherheit, aber die Städte sehen teilweise so toll aus mittlerweile, ja, und die Leute haben das so schön gemacht. Und gerade in Berlin ist es ja auch so, dieser Gegensatz Ost-West, das sieht man dann ja auch. Ja, natürlich, ja, ja. Sobald man durchs Brandenburger Tor gerauscht ist. Und ja, so. Aber es kommt, es entwickelt sich allmählich. Kommt, ne? Doch, und, ja. Ne? Deswegen finde ich, dass man auch diese Begrifflichkeiten ganz unter den Tisch fallen lassen sollte. Und ja. Ich finde es, also was mir halt auch so aufgefallen ist, so die Reaktion aus meinem Bekanntenkreis irgendwie war halt auch so, ach, der Alex geht in den Osten. Ehrlich? Also, ja, es war, ja, also es war jetzt nicht positiv oder negativ besetzt, aber es waren dann halt doch irgendwie noch so gewisse Vorbehalte irgendwie. Also ich kenne es aus meinem Bekanntenkreis, dass einige Juristen sind in den Osten gegangen, und also vor ein paar Jahren schon, und dass wir alle so mit Respekt daneben standen, haben gedacht, toll, tolle Sache, dass die das machen. Und mittlerweile haben die sich ganz grandios eingelebt und wollen gar nicht mehr zurück, und das ist jetzt die Heimat. Ja, es ist halt so, weiß ich nicht, ich glaube, viele Leute machen sich halt auch einfach das Bild drüber irgendwie. Man hört ja jetzt immer noch über die unsichtbare Mauer in den Köpfen, mhm, dass die dann doch noch echt... Ach, das ist Propaganda. Das ist böse Propaganda von den Kommunisten, von der PDS. Ja, natürlich. Echt? Ja, ich unterstelle ja, das. Ich kriege ja das Kotzen, wenn ich immer sehe, ja, wie viel Stimmen die noch einheimsen. Die sind doch die, die 40 Jahre dieses Land runtergewirtschaftet haben und die, ja, verantwortlich sind für die Diktatur. Ja. Und die brüsten sich jetzt als die großen Verfechter von Demokratie und Menschenrechten. Mhm. Im Prinzip sind das 80% alles alte Kader. Ne? Ja. Aber also ich habe jetzt auch hier schon viele, ja, Westdeutsche, sag ich mal, erlebt, die auch, weiß ich nicht, hier hingekommen sind und dann hier einen Groß auf dicken Max irgendwie gemacht das haben. Das gibt so, es bestimmt auch. Ja, wir kommen, ja, jetzt da und daher und weiß ich nicht. Und ich glaube, viele Vorurteile rühren halt auch einfach noch daher, dass... weiß ich nicht, viele sich einfach gar nicht damit beschäftigen, mhm, sondern... Deswegen ist genau das, was du gemacht hast, richtig, indem er einfach sein Leben dorthin verlagert und... Ja, doch. Und, und es gibt auch viele, die aus Ostdeutschland zum Westen, nach Westdeutschland kommen, zum Studieren und zum Arbeiten, und dann ist das irgendwann kein Thema mehr. Das hoffe ich doch. Also ist auch wirklich nicht nötig. Ein Plädoyer für die deutsche Einheit. Auf jeden Fall. Anlässlich 10 Jahre Ende der Berliner Mauer. Ja, Anruf aus Leipzig von Alexander, 22 Jahre alt. Gut. Du warst ja noch ein kleiner Knirps, als die Mauer fiel. Ja, ich war 12, aber ja, ich habe das eigentlich da schon auch, ja, wie man es halt so verfolgt, so mit Nachrichten. Klar, und dann, ja, schleppen einen die Eltern vor den Fernseher, ja, guck dir das mal an, Geschichte. Was meinst du, was das für mich für ein Gefühl war, als ich zum ersten Mal in Berlin war und durch das Brandenburger Tor gehen konnte? Das fand ich grandios. Ich, ja, habe früher nie gedacht, dass ich das erleben würde. Es klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen sarkastisch, aber ich habe mir dann auch manchmal gewünscht, dass die Wiedervereinigung also für mich so vielleicht irgendwie 5 Jahre später hätte kommen damit sollen. Damit du das alles mitkriegst. Genau. Damit man das so ein bisschen bewusster miterlebt, ja. Aber so ist es dann halt schon gut. Und ich denke, wenn es jetzt so weitergeht, wie das hier, wie man es in Leipzig ja. Oder vielleicht auch gerade in Berlin sieht, dann ist das so in spätestens 10 Jahren noch. Davon gehe ich auch aus. Alexander, alles Gute. Toi, toi, toi. Ja, vielen Dank. Tschüss. Bis zur Sendung übrigens. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ahmed, 27 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Ahmed ja. Klingt auch nicht so ganz deutsch. Woher kommst du? Ja, ich komme aus der Türkei. Auch ein Türke. Ja, genau. Das ist schön. Was ist dein Thema? Und zwar ist mein Thema, ich hatte letztens mal vor 2 Wochen bei dir eine Sendung gesehen und da rief eine Türkin an, die ihre FM-Neigung auslebte. Genau. Und dazu sagtest du ja, ob es Türken gibt und die im FM-Bereich tätig sind, dass sie sich auch mal melden sollen. Ja, weil die sagte, dass es keine türkischen Männer gibt, die diesbezüglich genau, das drauf sind. Sie, und die gibt's wohl. Du bist einer. Genau, ich bin ein devoter FM-Liebhaber. Ein devoter türkischer FM-Liebhaber. Genau. Sag mal, wie kommt das denn, ist es denn wirklich so, dass es in türkischen Kreisen eher seltener vorkommt oder ist es einfach völlig geheim und man versteckt das? Das weiß ich auch nicht so genau. Also ob es sehr selten vorkommt oder ob es geheim gehalten wird. Also ich halte es sehr geheim. Mhm. Und selten, ich weiß es nicht. Das also sie hat, ich kann ja nur wiedergeben, was sie gesagt hat. Ne? Ich weiß es ja nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das selten sein kann. Ich meine, das sind ja halt diese sexuellen Neigungen, die man mit sich mitbringt. Und da kann man ja wirklich nichts gegen machen. Nee. Und das hat ja eigentlich nichts damit zu tun, ob man Türk ist oder überhaupt oder Italiener, denke ich mir mal jetzt. Wann hast du das denn, du bist jetzt 27, habe ich gesagt, wann hast du das denn bemerkt, dass du diesbezüglich gestrickt bist? Eigentlich in der Pubertät, kann man sagen. Mit 15, 16, da waren die Neigungen da, die man halt aber nicht ausleben konnte, sage ich immer. Mhm. Und dann mit 18, 19 bin ich dann erst mal zu einer Domina gegangen. Mhm. Mhm. Und später dann auch so in SM-Kreisen, also das heißt Swingerclubs, war ich auch. Wie genau lebst du es oder wie lebst du es denn heute aus? Leider zu wenig. Ja, wenn es denn passiert, wo? Ja, das meistens halt bei Dominas, professionellen Dominas, sag ich mal so. Mhm. Und hin und wieder fahre ich dann auch in solchen SM-Clubs, wo halt Swingerclubs sind. Aber das ist dann auch nicht so nach meinen Vorstellungen. Das geht dann, weil da sind zu viele Leute im Umkreis und so. Und das macht mir dann auch dann keinen Spaß mehr, weil das zu öffentlich ist. Also du bist devot. Genau. Plump gesagt, du lässt dich gerne hart rannehmen. Genau. Und lässt dir gerne Befehle erteilen. Genau. Lässt dich gerne peitschen. Ja. Oder sowas, ne? Genau. Bist gerne Sklave. Genau, so sieht sowas, ja. Hast du denn schon mal eine türkische Frau kennengelernt, die dominant ist, mit der du auch sowas machen kannst? Nee, hab ich das noch nicht. Das habe ich noch nicht. Gibt's bestimmt auch. Ja, denke ich mir mal. Es ist überhaupt, ich meine, du sagst jetzt, ob ich mal eine türkische Frau kennengelernt habe. Es ist ja auch überhaupt schwer, so eine Frau kennenzulernen. Ja, natürlich, klar. Deswegen, und dann noch eine Türkin, das ist also, ich halte das ja auch sehr geheim. Mhm. Bei mir aus der Familie weiß es keiner, bis auf meine Mutter. Die hat mal vor ein paar Jahren ein paar Zeitschriften hier gefunden bei mir im Zimmer. Die Arme. Ja, genau, und daher war sie natürlich enttäuscht. Mein Sohn, und was habe ich mir vorgestellt und was ist passiert? Ja. Also das gab Riesentheater. Das ist ja vielleicht noch schlimmer, als wenn, na weiß ich nicht, was ist schlimmer? Entweder wenn die Mutter mitbekommt, der Sohn ist devot oder der Sohn ist schwul. Was ist schlimmer? Oh, ich weiß gar nicht. Das ist, glaube ich, beides schlimm. Weil, am schlimmsten wäre wahrscheinlich, wenn der Sohn schwul und devot wäre. Ja, das dann denke ich mal. Ja. Aber das wird auch nicht mehr den Braten heiß machen, denke ich mal. Es ist überhaupt schlimm. Und das gab dann Riesen hin und her. Und sie hat es dann aber auch für sich behalten. Mhm. Da reden wir auch gar nicht drüber. Du hast heute wieder einen normalen Kontakt zu deiner Mutter. Das Thema ist ich wohne ja auch. Ach, du wohnst noch zu Hause. Genau. Ja. Mein Vater weiß davon natürlich nicht, weil mein Vater, meine Mutter eigentlich auch sind sehr gläubige Moslems, das kommt auch noch dazu. Mhm. Ich meine, das ist die Enttäuschung tief. Ich denke mal, Mütter, die verheimlichen so einige Sachen. Mhm. Wenn das mein Vater wüsste, wäre ich, glaube ich, gestorben. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes? Ich wäre gestorben, ja. Also da kenne ich ihn zu gut für. Mhm. Er regt sich ja auch schon drüber auf, wenn er mal hört, es gibt türkische Schwule oder überhaupt und so. Da ist er ja total, total gegenwärtig. Bist du auch gläubig? Was heißt gläubig? Ich glaube an Gott. Mhm. Und du kannst das so mit deinem Glauben unter einen Hut alles kriegen. Genau, oder? ich glaube daran, dass es einen Gott gibt und jeder sollte das so ausleben, wie er das will. Und unterscheidest du gar nicht groß zwischen Islam und Christentum? Und nein, beim besten will ich nicht. Ja. Mhm. Hast du denn auch, zur Tarnung auch normale Beziehungen laufen? Ja, das habe ich ja auch. Das heißt ja nicht nur, dass ich bin ja ein devoter Sklave, aber ich meine, irgendwo muss man ja auch wie soll ich sagen, hin und wieder Sex haben, mhm. sage ich mal so. Und da bin ich natürlich nie abgeneigt, wenn man mal am Wochenende oder überhaupt mal mit einer Frau sexuellen Kontakt hat, sage ich mal. Ich hatte auch eine Beziehung gehabt, eine jahrelange Beziehung. Jahrelang, und da lief es dann auch ganz geheim. Das lief dann ganz geheim. Du bist während der, innerhalb dieser Beziehung auch zu einer Domina gegangen. Genau, mhm. dann war das aber auf der Dauer nichts und deswegen habe ich die dann auch abgebrochen. Wie siehst du denn so die Zukunft deines Sexlebens? Kannst du dir überhaupt noch vorstellen, nochmal in eine normale Beziehung zu gehen? Oder wäre dein Traum, ganz einfach eine Frau zu finden, die deine Domina auch ist? Wäre das ein Traum? Das wäre ein Traum, doch. Mm-hmm. Das wär wahrscheinlich Traum. Fast nicht möglich. Aber wer weiß. Ja, aber ich sag mal, das heißt nur meine Domina. Ich meine, so eine schöne Harmonie dazwischen. Natürlich, ja, ja, klar. Genau, ja, ich meine, dass man halt auch ein normales sexuelles Leben hat und dass man auch dann sagt, ne, jetzt machen wir das so. Genau, das muss natürlich aus dem Bauch kommen. Das nicht jetzt, heute ist Freitag um 12 Uhr, das so mal so nicht, ne? Du hast gerade gesagt, das machte uns alle doch ein bisschen stutzig beim Zuhören. Ich bin ein Sklave, aber ich möchte auch dann schon mal irgendwie Sex haben. Ja, klar. Aber ein Sklave, so stellen wir uns das profan alle vor, hat doch sicher auch ab und zu mal einen Orgasmus, oder nicht? Ja, sicher. Ja, ne? Ja, aber, klar. Sex meine ich also den normalen Sex, also in Anführungsstrichen. Den normalen Blümchensex. Genau. Mit Kuscheln und genau, und das braucht man auch. Das heißt ja nicht nur, dass ich also jetzt von morgens bis abends also eine Domina habe und die mir sagt, was ich zu tun habe. Der devoteste Sklave möchte auch mal kuscheln. Genau, ne? So ungefähr. Also, jetzt wissen wir, dass es auch unter Türken SM-Liebhaber gibt. Genau. Der Ahmed war ein Beispiel dafür und wir sind sicher, dass es noch viel mehr gibt. Man spricht halt nicht so drüber. Das ist das Problem. So also, weil halt, ich sag mal, die türkische Gesellschaft oder die türkischen Menschen sind da halt ein bisschen, die denken sehr anders darüber. Mhm. Also, wenn die das hier in unserem Ort rauskriegen würden, wäre ich der Buhmann hochziehen. Das glaube ich, ja. Ja. Also, wollen wir es geheim halten? Doch, auf jeden Fall. Ahmed, alles Gute. Okay, danke schön. Tschüss. So, wen haben wir denn jetzt? Jetzt haben wir Christiane und Christiane ist 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, morgen, Domian. Christiane, über was unterhalten wir uns? Heute ist ein sehr, sehr lieber Freund von mir gestorben. Mhm. Der hatte hier in Köln so überhaupt keine Freunde mehr. Beziehungsweise hatte einen sehr guten Freund, aber der hat ihn im Stich gelassen. Und ich war so seine einzige Bezugsperson in Köln. An was ist er gestorben? Also der hatte AIDS, aber ist halt daran nicht gestorben, sondern hatte durch eine Hepatitis C eine Leberzirrhose. Wie alt war er? 46. Mhm. Heute gestorben? Mhm. Warst du dabei? Ja, klar. Heute Nachmittag? Mhm, um 5. Mhm. Und ich habe den halt die ganzen, also wir kannten uns leider nur 3 Monate, aber wir haben uns gesehen und das war also eine super tolle Freundschaft von Anfang an. Mhm. Ja, und mein Problem ist halt, der kommt aus dem Allgäu. Und hat da eine Schwester und einen Schwager, mit denen er sich sehr, sehr gut versteht. Mhm. Aber die haben sehr selten trotzdem Kontakt. Mhm. Und der hat also jetzt verfügt, dass ich habe also eine Generalvollmacht, die auch über den Tod hinausgeht. Und die hat der Schwager auch. Mhm. So, und der hat verfügt, dass ich den Schwager erst von seinem Tod benachrichtigen darf, wenn er beerdigt ist. Mhm. Und da der eingeäschert wird, kann das bis zu 3 Wochen dauern in Köln. Mhm. So, und mein Problem ist einfach, also die Beerdigung, das ist schon alles geregelt, das hat er selbst gemacht, mhm. auch da sein Grab gekauft und so. Und es gibt keine Beerdigung in dem Sinne, mhm. sondern der wird also vom Bestatter dahin gebracht und ich sag mal, verscharrt. Mhm. Du wirst auch nicht dabei sein? Doch, das habe ich heute mit dem Bestatter besprochen, ob er das verfügt hat und ich darf also mitgehen. Mhm. So, das ist auch nicht mein Problem, dass ich da alleine mitgehe, das ist mir sehr wichtig, da mitgehen zu können. Genauso wichtig, wie mir heute war, bei ihm zu sein und den zu begleiten. Ist er in seiner Wohnung gestellt? Ja. Warst du ganz alleine bei ihm? Ja. Du klingst aber sehr tapfer und sehr gefestigt nach so einem Ereignis heute. Oder man ist noch so unter Schock oder aufgeregt? Ich bin schon sehr fertig, zumal das nicht der erste Freund ist, den ich begleitet habe. Ich verkehre sehr viel seit mehreren Jahren in der schwulen Szene und weiß, was da los ist. Aber es war der erste Freund, der, ich sag mal so, als schwuler Mann, er war schwul, von einer Frau bis zum Schluss abhängig ist und dann ganz alleine von einer Frau. Mhm. Also da waren so die anderen, wir waren immer mehrere Leute, viele aus der Szene und das hat mir schon ein Problem gemacht für ihn. Mhm. Weil ich denke, er hat sich das mal anders vorgestellt. Und jetzt gibt es aber irgendein Problem mit diesem Schwager. Ja, darauf wolltest du gerade hinaus. Mhm. Ja, weil ich weiß, wie wichtig mir die Zeit war und wie dankbar ich bin, dass ich den begleiten durfte auch. Mhm. Und wie dankbar ich bin, dass ich die Möglichkeit habe, auch den letzten Weg mit ihm zu gehen. Und das wird denen genommen dadurch. Und Wie eng war denn das Verhältnis zu dem Schwager? Offensichtlich doch nicht so groß. Also ein sehr gutes, aber nicht sehr eng. Also die haben manchmal Wochen und Monate nicht telefoniert. Mhm. Und wie gesagt, wir kannten uns 3 Monate. Und das hat also ist nie dazu gekommen, dass er den Schwager mal informiert hat, dass ich auch da bin und diese Generalvollmacht habe. Warum hat er das denn eigentlich verfügt, dass der Schwager letztendlich nicht zum Beispiel bei der Beerdigung dabei sein darf und in der direkten Zeit nach seinem Tod? Ja, auch vor dem Tod war für mich ein Thema, einfach um Abschied nehmen zu dürfen. Warum? Weil er sagt, er will die schonen. Mhm. Und ich habe das auch angesprochen, habe gesagt, das kann man nie nachholen. Das ist, einmal gibt es die Möglichkeit. Und also ich finde das so wichtig und denen wird so viel auch genommen und die müssen damit weiterleben, eher nicht mehr. Aber, also Christiane, mir schießen da 2 Sachen durch den Kopf. Einmal finde ich immer, dass man unbedingt den Willen eines verstorbenen Menschen unbedingt respektieren sollte. Ja, sehe ich auch so. Ne, auch wenn man vielleicht anderer Auffassung ist. Und das Zweite, was mir durch den Kopf schießt, was nimmst du diesen Leuten, wenn sie von dem Tod erst in 3 Wochen erfahren? Die Chance dann zu trauern und sich dann mit allem zu beschäftigen, haben sie dann auch. Letztendlich ist es doch keine Frage so der Zeit, ob, weißt du, mir ist das nicht so ganz eingängig. Oder meinst du, sie könnten jetzt auch noch kommen und sich nochmal von ihm, von seinem Körper auch verabschieden oder sowas? Nee, das geht ja sowieso nicht. Das geht sowieso nicht. Die AIDS hatten, weil die werden nach dem Tod nach dem Bundesseuchengesetz behandelt und da darf der Sarg nicht mehr aufgemacht werden. Ja, genau. Das ist es nicht, aber das Problem ist einfach, man sagt ja so, man erweist ihm die letzte Ehre, sogar dieser Beerdigung, und dass denen das einfach genommen wird. Weil aber sie können ja, es gibt ein Grab irgendwann, ne? Ja. Das heißt, sie können dann ja doch zu dem Grab kommen, auch in 3 Wochen. Ich kann das gut verstehen, was du sagst, und ich finde es auch sehr, sehr, sehr menschlich von dir, dass du diese Leute so einbeziehst, obwohl du sie gar nicht kennst. Ja. Aber es war der Wunsch deines verstorbenen Freundes. Den respektiere ich schon. Mhm. Ne? Und ich bin da auch deiner Meinung, dass man, so, das ist der letzte Wille und das ist nicht umsonst so und hat nicht umsonst so eine Wirksamkeit oder so eine Kraft auf so ein Testament oder so. Ne? Ich wollte einfach nur jetzt mal eine neutrale Person hören, weil meine Freunde, so mit denen ich darüber gesprochen habe, die sehen das im Grunde genommen auch so, wenn ich sage, ich möchte das gerne respektieren. Klar, ne, die wollen mich auch unterstützen und stehen hinter mir, aber ich wollte einfach jetzt mal jemanden hören, der auch neutral ist, und ich finde, du bist da eine unheimlich gute Anlaufstelle, Ich kann dir natürlich auch nur ganz normal meine Meinung sagen, ne? Ja, klar. Auch gleich eines neutralen Menschen jetzt, was diesen Fall angeht, natürlich, ja. Ich finde, du sollst das machen, unbedingt. Ich glaube, du hättest wahrscheinlich sogar immer letztendlich vielleicht ein schlechtes Gewissen, wenn du den Wunsch nicht respektiert hättest, ne? Jetzt hast du noch mit vielen Formalitäten zu tun, oder hat er das schon alles einen gefädelt? Nee, der hat die Bestattung schon geregelt, aber ich muss jetzt halt die Wohnung kündigen und die muss ja auch leer gemacht werden Versicherung und alles, was eben so damit zusammenhängt. Und das ist halt das erste Mal, dass ich da so alleine damit stehe, aber ich meine, die Bestatter, die geben einem auch gute Tipps und sind da schon sehr hilfreich. Und ich habe eben auch einen sehr, sehr guten Freundeskreis, muss ich sagen, das hat nicht jeder. Ne? Also der dich jetzt auch auffängt und du stehst dich auch emotional nicht alleine da. Nee, absolut nicht. Denn das ist natürlich ein super trauriger Tag heute für dich, ein Schwerschlag. Das kannst du sagen. Christiane, wir müssen uns jetzt verabschieden. Ja, ich höre schon. Aber ich glaube, wir sind auch soweit. Ja. Klar, ne? Du wolltest meine Meinung hören, die ich dir gesagt habe. Ist mir auch eine große Hilfe. Ja. Und mach weiter so, die Sendung ist super. Steh du die Zeit ganz gut durch jetzt, die nächste Zeit. Ja. Ich werde mit dem Museum. Auf Wiedersehen. Tschüss, Christiane. Okay, tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Hans-Jürgen Wilde und Gunther Papperitz. Morgen heißt unser Thema: Ich würde es wieder tun. Was Verrücktes oder wirklich völlig Abgedrehtes oder Ungewöhnliches habt ihr in eurem Leben getan, wo alle anderen sagen, mein Gott, wie konnte er nur? Aber ihr sagt, ich würde es wieder tun. Das ist unser Thema morgen. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Tschüss.